Achtes Buch, fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Achtes Buch, fünftes Kapitel. Wie Agathon sich vor den Athenern verteidigt. Er wird verurteilt und auf immer aus Griechenland verbannt. Meine wenigen Freunde hatten sich inzwischen in der Stille so eifrig zu meinem Besten verwandt, daß sie mir Hoffnung machten, alles könne noch gut gehen, wenn ich mich nur entschließen könnte, meine Verteidigung nach dem Geschmack und der Erwartung des Volks einzurichten. Ich sollte mich zwar so vollständig rechtfertigen, als es immer möglich wäre, sagten sie, aber am Ende sollte ich mich doch den Athenern auf Gnade oder Ungnade zu Füßen werfen. Meinen Feinden dürfte ich nach aller Schärfe des Selbstverteidigungs- und Wiedervergeltungsrechts begegnen, aber den Athenern sollte ich schmeicheln und, anstatt ihre Eigenliebe durch den mindesten Vorwurf zu beleidigen, bloß ihr Mitleiden zu erregen suchen. Vermutlich würde der Erfolg diesen Rat meiner Freunde, der sich auf die Kenntnis des Charakters eines freien Volks gründete, gerechtfertiget haben. Wenigstens ist gewiss, daß die ersten Bewegungen dieser Unbeständigen bereits angefangen hatten, dem Mitleiden und den Regungen ihrer vormaligen Liebe zu weichen. Ich las es, da ich das Gerüste, von welchem ich zu dem Volke reden sollte, bestieg, in vieler Augen, sah, wie sie nur darauf warteten, daß ich ihnen einen Weg zeigen möchte, mit guter Art und ohne etwas von ihrer demokratischen Majestät zu vergeben, wieder zurückzukommen. Aber sie fanden sich in dieser Erwartung sehr betrogen. Die Verachtung, womit mein Gemüt beim Anblick eines Volkes erfüllt wurde, welches mich vor wenigen Tagen mit so ausschweifender Freude ins Gefängnis begleitet hatte, und das Gefühl meines eigenen Wertes waren beide zu lebhaft. Die Begierde, ihnen Gutes zu tun, welche die Seele aller meiner Handlungen und Entwürfe gewesen war, hatte aufgehört. Ich würdigte sie nicht, eine Schutzrede zu halten, die ich für eine Beschimpfung meines Charakters und Lebens gehalten hätte. Aber ich wollte ihnen zum letzten Mal die Wahrheit sagen. Ehmals, wenn es darum zu tun gewesen war, sie von ihren eignen wahren Vorteilen zu überzeugen, hatte ich alle meine Beredsamkeit aufgeboten. Aber itzt, da die Rede bloß von mir selbst war, verschmähte ich den Beistand einer Kunst, worin der Ruf mir einige Geschicklichkeit zuschrieb. In diesem Stücke blieb ich meinem gefassten Vorsatze getreu. Aber nicht der Kürze und Gelassenheit, die ich mir vorgeschrieben hatte. Der Affekt, in den ich unvermerkt geriet, machte mich weitläufig und zuweilen bitter. Meine Rede enthielt eine zusammengezogene Erzählung meines ganzen Lebenslaufs in Athen, der Grundsätze, welchen ich in der Republik gefolgt war, und meiner Gedanken von dem wahren Interesse der Athener. Ich ging bei dieser Gelegenheit ein wenig streng mit ihren Urteilen und Lieblingsprojekten um. Ich sagte ihnen, daß ich in der Sache der Schutzverwandten eine Probe gegeben hätte, nach was für Maximen ich jederzeit in Verwaltung des Staats gehandelt haben würde. Allein da diese Maximen so weit von ihrer Gemütsbeschaffenheit und Denkart entfernt wären, so würden sie sehr weislich handeln, einen Menschen aus ihrem Mittel zu verbannen, welcher nicht gesonnen sei, den Pflichten eines allgemeinen Freundes der Menschen zu entsagen, um ein guter Bürger von Athen zu sein. Der Schluss meiner Rede liegt mir noch so lebhaft im Gedächtnis, daß ich ihn als eine Probe des Ganzen wörtlich wiederholen will. Die Götter, sage ich, haben mich zu einer Zeit, da ich es am wenigsten hoffte, meinen Vater finden lassen. Sein Ansehen und seine Reichtümer gaben mir weniger Freude als die Entdeckung, daß ich mein Leben einem rechtschaffenen Manne zu danken hätte. Athen wurde durch ihn mein Vaterland. Ich sah es als den Platz an, den mir die Götter angewiesen, das Beste der Menschen zu befördern. Die Vorteile dieser einzelnen Stadt waren in meinen Augen ein zu kleiner Gegenstand, um dem allgemeinen Besten der Menschheit vorgesetzt zu werden. Aber ich sah beides so genau miteinander verknüpft, daß ich nur alsdann gewiß sein konnte, jene wirklich zu erhalten, wenn ich dieses beförderte. Nach diesen Grundsätzen habe ich in meinem öffentlichen Leben gehandelt, und diese Handlungen haben mir euren Unwillen zugezogen. Die Athener wollen auf Unkosten des menschlichen Geschlechts groß sein, und sie werden es so lange sein wollen, bis sie in Ketten, welche sie sich selbst schmieden und deren sie würdig sind, sobald sie über Sklaven gebieten wollen, allen ihren Ehrgeiz auf den rühmlichen Vorzug einschränken werden, die besten Sprecher und die gelenkigsten Pantomimen in der Welt zu sein. Aber von Agathon erwartet nicht, daß er euern Lauf auf diesem Wege, den die Gefälligkeit eurer Redner mit Blumen bestreut, beschleunigen helfe. Mein Privatleben hat euch bewiesen, daß die Grundsätze, nach welchen ich eure öffentlichen Handlungen zu leiten gewünscht hätte, die Maßregeln meines eigenen Verhaltens waren. Mein Vermögen hat mehr zum Gebrauch eines jeden unter euch als zu meinem eigenen gedienet. ich habe mir undankbare verbindlich gemacht und diese erfahrung lehrt mich güter mit gleichgültigkeit zurückzulassen welche ich übel anwandte da ich sie am besten anzuwenden glaubte dies ihr athenienser ist alles was ich euch zu meiner verteidigung zu sagen habe ihr seid nun weil euch die menge eurer arme zu meinem herren macht meister über meine umstände und wenn ihr wollt über mein leben verlangt ihr meinen tod so meldet mir nur was ich in eurem namen dem weisen und guten sokrates sagen soll zu dem ihr mich schicken werdet begnügt ihr euch aber mich aus euren augen zu verbannen so werde ich mit dem letzten blicke nach einem einst geliebten vaterland eine träne auf das grab eurer glückseligkeit fallen lassen und indem ich aufhöre ein athenienser zu sein in jedem winkel der welt worin tugend sich verbergen darf ein besseres vaterland finden es ist leicht zu vermuten schöne danae daß eine apologie aus diesem tone nicht geschickt war mir ein günstiges urteil auszuwirken die erbitterung welche dadurch in den gemütern erregt wurde die sich an dem angenehmen schauspiel mich vor ihnen gedemütiget zu sehen zu weiden gehofft hatten war auf allen gesichtern ausgedrückt demungeachtet sah ich niemals eine größere stille unter dem volk als da ich aufgehört hatte zu reden sie fühlten wie es schien wider ihren willen daß die tugend ehrfurcht einprägt aber eben dadurch wurde sie ihnen desto verhaßter je stärker sie den vorzug fühlten den sie dem beklagten verlassenen und von allen auszierungen des glücks entblößten agathon über die herren seines schicksals gab ich weiß selbst nicht wie es zuging daß mir mein guter genius aus dieser gefahr heraushalf genug als die stimmen gesammelt waren fand sich daß die richter gegen die hoffnung meiner ankläger sich begnügten mich auf ewig aus griechenland zu verbannen die hälfte meiner güter zum gemeinen wesen zu ziehen und die andre hälfte meinen verwandten zuzusprechen die gleichgültigkeit womit ich mich diesem urteil unterwarf wurde in diesem fatalen augenblicke der alle meine handlungen in ein falsches licht setzte für einen trotz aufgenommen welcher mich alles mitleidens unwürdig machte gleichwohl erlaubte man meinen freunden sich um mich zu versammeln mir ihre dienste anzubieten und mich aus athen zu begleiten welches ich ungeachtet mir eine längere frist gegeben worden war noch in eben der stunde mit so leichtem herzen verließ als ein gefangener den kerker verläßt aus dem er unverhofft in freiheit gesetzt wird die tränen der wenigen die mein fall nicht von mir verscheucht hatte und meiner guten hausgenossen waren das einzige was bei einem abschiede den wir auf ewig von einander nahmen mein herz erweichte und ihre guten wünsche alles was ich von den anerbietungen ihrer mitleidigen und dankbaren vorsorge nahm ich befand mich nun wieder ungefähr in eben den umständen worin ich vor einigen jahren unter dem zypressenbaum im vorhofe meines noch unbekannten vaters zu korinth gelegen hatte die großen veränderungen die mannigfaltigen szenen von reichtum ansehen gewalt und äußerlichem schimmer durch welche mich das glück in dieser kurzen zwischenzeit herumgedreht hatte waren nun wie ein traum vorüber aber die wesentlichen vorteile die von allen diesen begegnissen in meinem geist und herzen zurückgeblieben waren überzeugten mich daß ich nicht geträumt hatte ich fand mich um eine menge nützlicher und schöner kenntnisse um die entwicklung und übung meiner fähigkeiten um das bewußtsein vieler guter handlungen und um eine reihe wichtiger erfahrungen reicher als zuvor ich hatte den geist der republiken den charakter des volks die eigenschaften und wirkungen einiger mir vorher unbekannten leidenschaften kennengelernt und gelegenheit genug gehabt vieler irrigen einbildungen loszuwerden welche man sich von der welt zu machen pflegt wenn man sie nur von ferne und ohne selbst in ihre geschäfte eingeflochten zu sein betrachtet. Zu Delphi hatte man mich zum Exempel gelehrt, dass sich das ganze Gebäude der republikanischen Verfassung auf die Tugend gründe. Die Athener lehrten mich hingegen, dass die Tugend an sich selbst nirgends weniger geschätzt wird als in einer Republik, den Fall ausgenommen, dass man ihrer von Nöten hat. Und in diesem Falle wird sie unter einem Despoten ebenso hoch geschätzt und nicht selten besser belohnt. Überhaupt hatte mein Aufenthalt in Athen die erhabene Theorie von der Vortrefflichkeit und Würde der menschlichen Natur, wovon ich eingenommen war, schlecht bestätiget. Und dennoch fand ich mich darum nicht geneigter, von ihr zurückzukommen. Ich legte alle Schuld auf die Ansteckung allzu großer Gesellschaften, auf die Mängel der Gesetzgebung, auf das Privatinteresse, welches bei allen polizierten Völkern durch ein unbegreifliches Versehen ihrer Gesetzgeber in einem beständigen Streite mit dem gemeinen Besten liegt. Kurz, ich dachte darum nicht schlimmer von der Menschheit, weil sich die Athener unbeständig, ungerecht und undankbar gegen mich bewiesen hatten. Aber ich faßte einen desto stärkern Widerwillen gegen eine jede andere Gesellschaft als eine solche, welche sich auf übereinstimmende grundsätze tugend und bestrebung nach sittlicher vollkommenheit gründet der verlust meiner güter und die verbannung aus athen schien mir die wohltätige veranstaltung einer für mich besorgten gottheit zu sein welche mich dadurch meiner wahren bestimmung habe wiedergeben wollen Es ist sehr vermutlich, daß ich durch anwendung gehöriger mittel durch das ansehen meiner auswärtigen freunde und selbst durch die unterstützung der feinde der athener welche mir gleich zu anfang meines prozesses heimlich angeboten worden war vielleicht in kurzem wieder wege gefunden haben könnte meine gegner in dem genuß der früchte ihrer bosheit zu stören und triumphierend nach athen zurückzukehren allein solche anschläge und solche mittel schickten sich nur für einen ehrgeizigen welcher regieren will um seine leidenschaften zu befriedigen mir fiel es nicht ein die athener zwingen zu wollen daß sie sich von mir gutes tun lassen sollten Ich glaubte durch einen Versuch, der mir durch ihre eigene Schuld misslungen war, meiner Pflicht gegen die bürgerliche Gesellschaft ein Genüge getan zu haben und nun vollkommen berechtigt zu sein, die natürliche Freiheit, welche mir meine Verbannung wieder gab, zum Vorteil meiner eigenen Glückseligkeit anzuwenden. Ich beschloss also, den Vorsatz, den ich zu Delphi schon gefasst hatte, nunmehr ins Werk zu setzen und die Quellen der morgenländischen Weisheit, die Magier und die Gymnosophisten in Indien zu besuchen, in deren geheiligten Einöden ich die wahren Gottheiten meiner Seele, die Weisheit und die Tugend, von welchen, wie ich glaubte, nur unwesentliche Phantomen unter den übrigen Menschen herumschwärmten, zu finden hoffte. Aber ehe ich auf die Zufälle komme, durch welche ich an der Ausführung dieses Vorhabens gehindert und in Gestalt eines Sklaven nach Smyrna gebracht wurde, muß ich meiner jungen Freundin wieder erinnern, die wir seit meiner Versetzung nach Athen aus dem Gesichte verloren haben. Ende von achtes Buch, fünftes Kapitel.